Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: tiefer Bass, krasse Stimmung, aktuelle Dub-Aufnahmen. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbe. Dub aus Südafrika von keinem geringeren als den Kalahari Surfers, die schon seit Mitte der 80er aktiv sind. Nachdem es längere Zeit still war um die Surfers, tauchten sie im neuen Jahrtausend wieder mit neuem Stil und neuen Sounds im Gewand des Dub aufs. Vom Sampler The Sound of Dub South Africa, Kalahari Surfers featuring M21 mit Gangster. Aus Marseille stammen Dub Resistance. Diese Franzosen gehen es etwas ruhiger an, nachzuhören auf ihrem Album World Receiver. Dub zwar mit modernen Mitteln produziert, aber durchaus im Stil der alten Songs. Laid back sozusagen. Dub Resistance mit Riding. Feels like.

Düsterdub aus Frankreich, die gerade gehörten oder die schon gehörten Brain Damage hier zusammen mit Lab zu finden auf der Compilation Certified Dope Volume 4 des World Sound Labels. Erste Adresse, wenn es um verstörende, krasse und düstere Perspektiven in Sachen Dub geht. Neue Perspektiven in Dub kommen aus Köln von Bernd Friedmann mit Künstlernamen Bernd Friedmann und The New Dub Players. Der Soundtüftler ist mittlerweile weltweit bekannt und produziert unter anderem mit Jackie Liebezeit und David Sylvian. Unter The New Dub Players verwirklicht er seine Ideen vom neuen progressiven Dub. Hier hat er zusammen mit dem Reggae-Sänger Patrice einen zeitlosen Song geschaffen, schräg, aber dennoch irgendwie poppig. Get Things Straight, Bernd Friedmann and The New Dub Players. Camouflage, otherwise the beast might come and take out your ass. Until we got cats that think they are fly, so they jump off a cliff and drop down and die. We got zebra that don't know if they're black or they're white. Look for themselves, get frustrated and cry. We've got mosquitoes that suck no blood. I and I kill them wherever they are. We got snakes, yeah, they stab you in your back, bite and look in your eyes till you get paralyzed. It's a parasite. Paradise, a paradise. Whenever I walk the street of the concrete jungle. Kanadier Ryan Moore hat irgendwann den Weg nach Holland gefunden. Hier gründete er das Twilight Circus Dub Sound System, das gerade dabei ist, über holländischen Grenzen hinaus bekannt zu werden. Auf ihrer aktuellen CD haben sie sich von namhaften Produzenten wie Matt Professor, Zion Train oder der Disciples remixen lassen. Hier ein Ausflug in das Tal der tiefen Bassfrequenzen. Brother Culture vom Stall des Twilight Circus Foundation Rockers im Disciple Mix. Ja, Rastafari. everlasting eye. Congo eye, light from the beginning of time. Rastafari love. Behold, how good and how pleasant it is for I and I to dwell in unity and love. Black and white, unite, come to the feast. Dancing in one love. I and I shall be like the Jew of Hermon, and also the Jew that descended from the holy mountains of Zion. With the Lord God Jah, Rastafari, dreadful and terrible in battle. Rastafari, command the blessings of love and life thereafter. Shanti-ai, great sounds are spread. Now till salvation covers the earth, as waters cover the sea. Foundation style, Foundation Rockers. The renewal of the mind shall lead to salvation. Jah! Rastafari, guide I, ever I. If we want to understand the truth, that is the way and the light. Dub it! I look to the east and to the west, west cometh my help. My help comes from the Lord God, Rastafari. He will command the blessings of love and life and spirit and fullness and prosperity. Style. I shall seek for the light as I will tell you. But I say the light is not in roughness. But I say the light is in the gentle desire. Fire! Burn out wickedness. Welcome to the house of Ras. The wicked are not like so, but the wicked are like the chaff. That the word and the sound and the power drive it away. As the smoke drive it away, let the wicked be driven far. As wax melted before the fire, let those with the evil heart perish in the presence of the truth. Jah, Rastafari, everlasting eye. Congo eye, light from the beginning of time. Ich habe es schon mal erwähnt, Dub ist international. Da gibt es eine spannende Zusammenarbeit von Stereotyp und Alhaka, zwei Typen aus Wien und Greifswald, die die hiesige Reggae- und Dub-Szene mit ihrem Album Stereotyp meets Alhaka Phase 3 in Erstaunen versetzt haben. Da war die Rede von Future Dancehall und vom Reggae von übermorgen. Klar ist, dass die zwei gewohnte Bahnen verlassen und neue Dinge ausprobieren. So auch bei ihren ruhigeren, Dub-lastigeren Stücken, zum Beispiel Synthesis. Thank you. Zwei Typen aus England, die es wissen müssen, sind Don Letts und Dan Donovan. Don Letts hat während der Punkzeit in London die Kamera draufgehalten und war Mitglied bei Big Audio Dynamite. Dan Donovan war bei Dreadzone. Beide verbindet eine Liebe zum Dub, den sie ziemlich perfekt beherrschen. Künstlername der beiden ist Scientists und Step It Up kommt, obwohl es anfangs nicht so klingt, mit einem ganzen Fuhrpark an Effekten daher. Step it up. Aus der Schmiede des französischen Hammerbass-Labels stammt Alter Echo. Der Sound des Labels steht für krasse Effekte. Effekte bis auf 11 gedreht, obwohl sie nur bis 10 gehen. Folgender Song mag klingen, als wenn mein CD-Player hier im Studio kaputt wäre. Aber das ist wohl voll im Sinne des Erfinders. Vom Sampler Combat Dub Volume 2 Alter Echo mit Preemptive Psychosis in Dub. Shipments of souls. 4 shipments of soap, 5 shipments of soap, 6 shipments of dope, 7 shipments of dope, 8 shipments of dope, 9 shipments of dope, 10 tons of dope. Nochmal die innovativen Double Standard aus Wien, die sich auf ihrem Album Heavy Heavy Monster Dub von Sly and Robbie, Dreadzone, Keith LeBlanc und hier von Sounds from the Ground remixen ließen. Heraus kommt eine basslastige Variante, die wirklich ihresgleichen sucht. Tänzeln, Tendern, Tons of Dope, Double Standard. Jetzt wird's nochmal beschaulich. Drei Posaunen dominieren den Sound von Dub Guerilla, gegründet von Tom Benneke, Gitarrist der Jazzkantine. Klassischer Dub mit großem Entspannungsfaktor. Lonely Soldier, Dub Guerilla vom Sampler King Size Dubbed. Lonely Soldier vom Dub Guerilla Team, vom King Size Dub Sampler Volume 11. Das war's auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um aktuelle Dub-Aufnahmen ging. Sie können die gespielten Titel im Internet nachlesen unter www.dradio.de/dlf/playlist und dort einfach Soundcheck anklicken. www.dradio.de/dlf/playlist und dort einfach Soundcheck anklicken. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage Tschüss mit dem Butch Cassidy Sound System und dem Titelstück der CD Butch's Brew.